1 Live. 4. Dir und euch frohe Ostern am späten Sonntagabend. Dazu natürlich herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und insgesamt 3 Stunden Musik, innerhalb derer wir den britischen Musiker Ben Edwards heute 2-mal treffen werden in, man kann das ruhig so sagen, gänzlich unterschiedlichen Rollen. Zunächst in einer, die ich schon seit einigen Jahren an ihm sehr schätze, dann nämlich, wenn er seine ambienten elektronischen Tracks wirklich auswalzt und wunderbar gestaltet und auch mit einer sehr hübschen Dramaturgie, wie wir das jetzt gleich hören werden, versieht. Benge zunächst mit einem Titel. Benge ist Ben Edwards mit einem Titel aus dem Jahr 2005. Damals, vor fast genau 6 Jahren, erschien sein Album I Am 9, aus dem ich hier Musik spiele. So geht's dann heute los. Thank you. that night air has to lend me till the morning makes me angry in the night air. In the night. sind ja bei 1 Live 4. Ich spiele gerade Musik aus einem Album, das vor 2 Wochen etwa auf dem Cocoon Label von Sven Väth erschienen ist. Dabei handelt es sich um das On the Road betitelte Werk des Polen Jacek Sienkiewicz, den ich in der Vergangenheit schon recht häufig hier gespielt habe und dessen ausufernde und oft etwas verschlüsselt wirkende rhythmische Patterns mich so zumindest entfernt hin und wieder an Ricardo Villalobos erinnert haben. Diese Assoziation fällt hier ein bisschen aus, weil hier neben den verschlüsselten, ich bleib mal bei diesem Begriff, Rhythmen, eben doch auch die Synthesizer und viele andere Instrumente mehr kreuz und quer treiben, in die Irre treiben. Ich hatte ein bisschen Probleme, mich an dieses Album zu gewöhnen, aber mittlerweile komme ich ganz gut damit klar, nachdem ich es mehrfach und einige Tracks recht intensiv gehört habe, darunter diesen hier, Telegram, heißt der aus diesem On the Road Album. Davor haben wir Jamie Woon gehört, einen britischen Sänger, der jetzt sein Debütalbum veröffentlicht, Mirror Writing, so muss ich es aussprechen. Nachdem Jamie Woon in den vergangenen Jahren immer nur sporadisch für Furore sorgte, dann aber richtig. Das liegt daran, dass er die richtigen Remixer für seine Tracks an der Hand hatte. Ein älterer Titel, den ich zuletzt hier noch gespielt habe, wurde zum Beispiel von Burial remixed. Dann kam auch der Ramadan Man ins Spiel mit einem furiosen Remix. Jetzt eben dieses Album Mirror Writing, aus dem man durchaus ablesen kann, dass Jamie Woon nicht ganz umsonst als in Abführung der neue James Blake gehandelt wird, was natürlich insofern Blödsinn ist, als auch James Blake für die allermeisten ja erst seit kurzem wirklich auf der Landkarte gelandet ist. Aber auch hier auf diesem Album viele lose Beats und der Stimme von Jamie Woon wohnt das einfach inne, eine gewisse Melancholie, die aber nie in den Pathos geht und die, was mich total überrascht hat, in der Mitte des Albums für einige Tracks die Stimme von Craig David berührt. Zum Glück ist das hier ja keine Wissenschaftssendung, sonst müsste ich das jetzt umgehend mit einem weiteren Track belegen, aber ich kann ganz locker und leger erklären, dass ich das bei nächster Gelegenheit machen werde, aber eben nicht heute. Night Air war der Titel, den wir von Jamie Woon gehört haben. Bitte stört euch nicht daran, dass 2-3 Titel heute Nacht laufen, die overvoiced sind. Das heißt, es meldet sich eine Stimme und berichtet uns, wer da zu hören ist und dass es sich bei dem Tonträger um eine Promo handelt. Einige Alben werden mir so früh oft zugespielt, dass damit verhindert werden soll, dass ich die ins Netz stelle, was ich ja sowieso nicht tue, aber das wissen die ja nicht, die mir das schicken. Hier ist der Boxcutter. Yes, eine Planet Mu Promo. Boxcutter, sein neues Album, das in Kürze erscheint. The Dissolve heißt es. Mit wunderschön ausgefranster Funkmusik, wenn man so will. Einen Titel hören wir hier daraus. Der Boxcutter. I'm Funk, R&B, das ist Young Montana, ein ganz junger 20-jähriger Produzent aus Coventry, UK. Ein Titel aus seinem Album Limerence, soeben erschienen. Wir driften für einige Minuten nach Österreich zum Flox-Label und dessen Compilation. First Annual Report heißt die Label-Compilation von Flox aus Österreich. Daraus hier ein weiterer wunderbarer Garage-Track von D-Bag. Thick Carpet of Leaves heißt er. we break the world. We break. 1Live4. Beatmaker, die Welt ist voll davon. Und wenn man etwas reißerisch formulieren wollte, dann könnte man hier jetzt sagen, mit Prefuse 73 schlägt so etwas wie eine Legende zurück. Denn dieser Mann, bürgerlich Scott Herren, aus den USA kommend, war einer der ganz frühen, die versuchten, mit Beats überraschende, verstörende, irritierende Resultate zu erzielen. Aber nicht nur damit, sondern auch mit bizarren Soundschichtungen. Insbesondere letztere stehen im Vordergrund des neuen Albums von Prefuse 73, The Only She-Chapters. Und auch mit dem She hat es eine bestimmte Bewandtnis. Auf diesem Album werden nämlich zum Teil sehr abstrakt viele unterschiedliche Frauenstimmen eingearbeitet. Unter anderem begegnen wir Zola Jesus oder gerade gehört Shara Worden, die ich so bezaubernd und so großartig finde, sowohl in ihrer hauptangestammten Rolle als My Brightest Diamond, wie auch in ihren oft sehr extrovertierten Gastrollen. Ich hatte sie zuletzt hier mit einem Basssaxophonisten an der Seite mal gespielt. Jetzt fällt mir blöderweise der Name dieses Mannes aus New York nicht mehr ein. Und hier jetzt eben an der Seite von Prefuse 73. This is the sound of Marcus Intellects and his debut LP 21, forthcoming in April 2011. Das ist richtig. Es gibt ein neues Album von Marcus Intellects und das heißt 21. From the Ashes, der Track daraus. Intellects and its debut LP 21, forthcoming in April 2011. Bye.

Hier. Ein Mann, Producer, möglicherweise auch Frau, Nether, den, die ich hier erstmals in dieser Show spiele. True Believer heißt der Track im Marcus Intellex Remix. Wir warten auf Lynx zusammen mit dem Detroit-Sänger Spikey T, 5 AM Soul City. Neue 12er von Lynx, der Favorit ist für viele die A-Seite, natürlich Dirty Red heißt die. Die war mir aber heute irgendwie zu dunkel, schmutzblusig, so wie viele Tracks von Lynx ja im Grunde angelegt sind. Dieser simple, aber wunderhübsche Roller auf der Rückseite 5AM Soul City ist heute Nacht hier mein Favorit, Lynx zusammen mit Spiky T. Gleich die Infos hier bei 1Live. John Phonix ist das The One im Blue Daisy Remix. Bis gleich. Mit Stefan Fries um 23 Uhr. Gefängnis für ägyptischen Ex-Präsidenten angeordnet, Entführungsfall in Russland gelöst und das Wetter morgen viel Sonne bis 24 Grad. Der gestürzte ägyptische Präsident Mubarak soll in ein Militärgefängnis verlegt werden. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtet, Mubarak solle in den nächsten 48 Stunden aus dem Krankenhaus im Badeort Sharm el-Sheikh abtransportiert werden. Er ist dort wegen Herzproblemen, die er bei einer Vernehmung bekommen hatte. Das Militär hatte ihn unter anderem wegen der Erschießung von Demonstranten befragt, bei den wochenlangen Unruhen gegen sein Regime. Die neue Militärregierung Ägyptens will Mubarak wahrscheinlich vor Gericht stellen. Im Jemen halten die Unruhen an. In einer Provinz im Südosten des arabischen Landes kam es nach Angaben von Regierungsgegnern wieder zu Schusswechseln zwischen Sicherheitskräften von Präsident Saleh und bewaffneten Anwohnern. Dabei habe es 9 Tote gegeben. Der Präsident des Jemen hatte gestern signalisiert, innerhalb der nächsten Wochen zurückzutreten. Regierungsgegner halten das jedoch für eine Hinhaltetaktik. Sie glauben, dass Saleh sich eine Hintertür offen hält, um doch an der Macht zu bleiben. In Russland hat die Polizei einen der größten Entführungsfälle der vergangenen Jahre aufgeklärt. In der Nähe von Moskau befreite sie den 20-jährigen Sohn des Softwareunternehmers Kaspersky. Er war vor 5 Tagen entführt worden. 5 Verdächtige wurden festgenommen. Sie sollen 3 Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Kaspersky ist einer der führenden Entwickler von Antivirensoftware. Die russischen Behörden hatten die Entführung bis heute geheim gehalten. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln sein Sonntagsspiel verloren. Im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg unterlagen die Kölner 1:4. Das einzige Tor für den FC schoss Christian Freis. Hier zählen keine persönlichen Erfolgserlebnisse. Momentan zählt nur die Situation vom 1. FC Köln. Und wir hätten heute einen großen Schritt nach vorne machen können. Und umso enttäuschter sind wir, dass es uns nicht gelungen ist. Im zweiten Sonntagsspiel gab es ein Unentschieden. Nürnberg und Mainz trennten sich 0:0. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ist es überall sternenklar, die Temperaturen sinken bis auf 4 Grad. Morgen scheint wieder häufig die Sonne. Zwischen Ostwestfalen und dem Siegerland gibt es nachmittags ein paar mehr Wolken. Die Höchstwerte in Paderborn 20 Grad, in Mülheim 21 und in Erkelenz 24 Grad. Am Dienstag sind dann zwischen Ostwestfalen und dem Hochsauerland auch Schauer oder Gewitter drin. Es kühlt leicht ab. Stauschau. A1 Köln Richtung Dortmund, zwischen Burscheid und Remscheid 2 Kilometer stockend. Live. Den eben gehörten Titel traf es etwas kurz, aber ich finde den ziemlich gut. John Phonics, The One in Blue Daisy Remix. Ich werde den auf jeden Fall bei Gelegenheit nochmal spielen. Gilt ja auch für diese Nummer hier von dem französischen Produzenten Nah Blue Drop, die ich zuletzt hier schon gedroppt habe, heute ein zweites Mal. In letzter Zeit trafen einige Mails von Freunden ein, die sich bei mir danach erkundigten, welche Festivals ich in diesem Jahr mache. Und wann immer eine dieser Mails kam, bin ich dann aufgestanden, so durch die Wohnung gegangen, habe für mich so überlegt, ja, welche Festivals mache ich denn dieses Jahr? Und möglicherweise habe ich das etwas lauter vor mich hingesprochen. Jedenfalls meldete sich dann in schöner Regelmäßigkeit meine Frau und sagte, sobald ich auch mal eins im Ausland erwähnte, vergiss bitte nicht, dass du offiziell gar nicht mehr existierst. Deine Ausweise sind abgelaufen, worauf ich dann immer wieder sagte, ja verdammt nochmal, wann soll ich es denn machen? Es ist so viel zu tun, es gibt so viel Musik, die neu rauskommt. Und bevor ich den Faden hier weiterspinne, habe ich dann gedacht, also Meld sollte es schon mindestens sein in diesem Jahr. Wer von euch mal da gewesen ist, der weiß, es gibt neben den ganzen Bühnen, Open Air wie auch im Zelt, auf dem Festivalgelände selbst, mitten in spätindustriellem Ambiente, eine geräumige Dancefloor-Wiese. Und den Titel, den ich jetzt spielen möchte, den stelle ich mir da so in der Abenddämmerung vor. Fortlaufend tue ich das, seit ich ihn kenne. Er kommt vom neuen Dominik Eulberg-Album, das Anfang Mai erscheinen wird, Diorama. Und dieser Titel hier, Tanz der Glühwürmchen, der hat's mir mit seinen leicht transigen Flügeln einfach dermaßen angetan. Ich möchte ihn vorab schon spielen. Dominik Eulberg, Diorama, das Album, Tanz der Glühwürmchen. 1Live4, dieser Mann ist einfach großartig. Die dritte Zwölfer nach meiner Zählweise von ihm, die ich persönlich in die Hand bekomme. Through Motion heißt sie. Ein Mann, der immer so den Spagat übt zwischen Hausmusik hauptsächlich, aber hier und da auch Elementen von Dubstep. Sein Name ist Midland, er hat schon mit Ramadan Man gearbeitet. Through Motion, jetzt seine neue 12er, drei Tracks. Daraus dieser unter anderem Shelter heißt er, welcher wie die anderen auch so eine gewisse sonnige Schläfrigkeit hat, dann aber wunderbar leichtfüßig daher driftet. Midland, Shelter. Künstler 4, diese schwerelose, immer etwas milchige Gitarren-Soul-Musik von der amerikanischen Band The Sea and Cake um Sam Prekop aus dem kommenden Album The Moonlight Butterfly, hier der Titel Covers. Der hier natürlich nicht. Das ist das Moon-Duo aus San Francisco, Titeltrack des aktuellen Albums Maces. Das Mundo aus San Francisco, Maces heißt das Album und die Tracks darauf, inklusive des Titeltracks, sind cool as fuck und würden, wenn er dennoch leben würde, auch meinem ewigen Local Hero Pete Barani vermutlich zusagen. Von den ehemaligen Multicolored Shades. Als die noch existierten, gab es auch diese Band noch, an die ich beim Hören dieses Tracks hier spontan denken musste. The Chills. Thank you. Hier. Dieser Mann kommt aus Birmingham und vielmehr zuletzt als Remixer eines Tracks von Matthew Dear ausgesprochen positiv auf. Jetzt habe ich sein Album in die Hand bekommen und das heißt nicht zu Unrecht Stonebreaker, also ein Album, das in der Lage ist, Steine zu brechen und das womöglich auch schafft, was sonst nur dem österlichen Glauben zuzutrauen ist, nämlich Berge zu versetzen. Langsames, behäbiges Schreiten empfiehlt sich zu der Musik von Mark E. und seinem Album Stonebreaker, aus dem ich hier den Titel Arcway spiele. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das war jetzt nicht sehr elegant. Entschuldigt bitte, der Kanadier Eddie C. kommt hier. Parts Unknown ist sein Album in ähnlicher Gangart, aus dem ich hier einen Track spiele. Ja, soweit mal. Ah! Eddie C. mit einer Art von Slow-Motion-Zeitlupenhaus, die mich insbesondere in diesem Titel ungemein an Kid Creole and the Coconuts erinnert. Das ist mir schon mal passiert. Aber erneut habe ich versäumt, das hätte jetzt durchaus mal Sinn gemacht, eben ihn, Kid Creole, nämlich mit in die Sendung zu bringen. Stattdessen möchte ich überleiten zu einem Mann, dessen Album Graceland aus Mitte der 80er Jahre immer wieder bis zum heutigen Tag als feste Referenzgröße hinhalten muss und soll, wenn es darum geht, dass Künstlerbands ihre Musik erweitern in Richtung World Music. Das neue Album von diesem Mann heißt So Beautiful or So What? Und das Booklet ist ungemein interessant zu lesen, listet er dort doch minutiös auf, wen er getroffen hat, wer ihm was erzählt hat und wessen Tipps er wie gefolgt ist, um dann ganz bestimmte Leute kennenzulernen, die auf diesem Album schlussendlich mitgewirkt haben. Will man einen Schlussstrich unter das alles ziehen, dann kommt dabei der Begriff Neugier heraus. Und die ist so bewundernswert und so respektabel. Betrifft sie doch einen Mann, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern wird. Die Rede ist von Paul Simon. To make it hot. You know life is what we make of it. So beautiful or so what? I'm gonna tell my kids a bedtime story, a play without a plot. Will it have a happy ending? Maybe not. I tell them life is what you make of it. So beautiful, so what? So beautiful. So beautiful. So what? A coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it. So beautiful or so what? And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and play a game with time and love like a pair of rolling dice. So beautiful. So overlooking the parking lot, pointing at a figure in the distance. Dr. King has just been shot, and the siren call melody singing, "Savior, pass me not." And it's strange the way we're ignorant, how we seek our bad and right. Mistaking value for the price. Titeltrack des aktuellen Paul Simon Albums So Beautiful or So What. Kommt hier was? Ja. Alexi Murdoch ist das, Musik aus seinem Album Towards the Sun. Danach hören wir auch noch ein paar Klänge aus dem jetzt kommenden Album der Fleet Foxes. Bis gleich. Well, you can hide. And you can leave me kneeling on the floor, but I will only love you more. Yes, I will only love you hung. Why is the earth moving round the sun? Floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Life made only for to end. Why do I do all this waiting then? Why this frightened part of me that's fated to pretend? Why is life made only for to end? Oh. Only for a while, here to face the fortune and the bile. I heard you on the radio, I couldn't help but smile. In the city only for a while. Oh, night sky are the lights hung? Why is the earth moving round the sun? Floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Oh, oh, oh, oh. Mit Stefan Fries um Mitternacht. Gefängnis für ägyptischen Ex-Präsidenten, positive Bilanz der Ostermärsche und das Wetter bleibt frühsommerlich warm. Der gestürzte ägyptische Präsident Mubarak soll in ein Militärgefängnis verlegt werden. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtet, Mubarak soll in den nächsten 48 Stunden aus dem Krankenhaus im Badeort Sharm el-Sheikh abtransportiert werden. Er ist dort wegen Herzproblemen, die er bei einer Vernehmung bekommen hatte. Das Militär hatte ihn unter anderem wegen der Erschießung von Demonstranten befragt, bei den wochenlangen Unruhen gegen sein Regime. Die neue Militärregierung Ägyptens will Mubarak wahrscheinlich vor Gericht stellen. Die Organisatoren der Ostermärsche in Deutschland haben sich zufrieden mit ihren Aktionen gezeigt. Bundesweit beteiligten sich laut dem Netzwerk Friedenskooperative mehr als 10.000 Menschen an den Märschen gegen Atomkraft und für Frieden. Für morgen seien noch größere Aktionen geplant, auch im Ruhrgebiet und im Münsterland. Das Netzwerk äußerte sich auch positiv zur Osterbotschaft von Papst Benedikt XVI. Seine Forderung, die Militäraktionen in Libyen zu beenden, nannte er ein wichtiges Signal. Hunderttausende Armenier haben an die Massaker an ihren Landsleuten vor 96 Jahren erinnert. An einer Gedenkstätte in Armeniens Hauptstadt Erivan legten sie Blumen nieder. Ab dem Jahr 1915 waren bis zu 1,5 Millionen Armenier ermordet worden. Sie lebten auf dem Gebiet des damaligen Osmanischen Reichs, dem Vorgänger der heutigen Türkei. Armenien und viele andere Länder auf der Welt stufen die Massaker als Völkermord ein. Die Türkei will das aber bis heute nicht anerkennen. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln wieder verloren. In Wolfsburg stand es am Ende für die Kölner 1:4. Sie stehen nun in der Tabelle auf Platz 14, zwei Plätze von der Relegation entfernt. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Nürnberg und Mainz unentschieden 0:0. 1 live. Sektorwetter. Auch in der Nacht hängen am Himmel fast keine Wolken. Der Ostermontag bringt auch wieder viel Sonne und es bleibt warm. In Hagen bis 19 Grad, in Soest 21 und in Eschweiler höchstens 23 Grad. Am Dienstag kann es im Osten von NRW nachmittags auch Schauer und Gewitter geben. Sonst wird es wieder sonnig, aber etwas kühler. Stauschau. A46 Düsseldorf Richtung Heinsberg. Zwischen Grivenbruch und Jüchen Unfall. 1 Kilometer stockender Verkehr. Ich hatte zuletzt Musik aus zwei Alben gespielt und da wirklich nur in aller Kürze die Namen der entsprechenden Interpreten genannt, erlaubt, dass ich das vielleicht um 2-3 weitere Sätze noch erweitere. Da ist zunächst Alexi Murdoch, der halb Grieche, halb Schotte ist, wie ich lese, und wohl in den USA lebt. Dort zumindest hat er in Nordamerika, so muss ich erweitern, in Vancouver in Kanada nämlich, hat er sein Album, sein insgesamt zweites, Towards the Sun, aufgenommen, unter bei und mithilfe unter anderem von Musikern der Gruppe Beirut beziehungsweise The National. Ich habe eine solche Stimme wie die von Alexi Murdoch selten gehört. Ich muss sagen, dass die mich ausgesprochen berührt. Die Tracks auf seinem Album sind sehr hintersinnig, sehr hintergründig, instrumentiert. Vordergründig ist es ein Singer-Songwriter-Album, aber da mischen sich unglaublich interessante Bläsersätze wunderbar leise, dezent abgemischt mit rein. Einiges an leichtem Noise mehr. Und wenn die Plattenfirma schreibt, seine Stimme habe unglaublichen Raumklang und Tiefe, dann kann ich das nur in aller Form bestätigen und schlagt mich tot. Ich bin ja nun auch keine 20 Jahre alt mehr. Die Stimme dieses Mannes, Alexi Murdoch, hat mich unheimlich stark teilweise an den jüngeren oder ich sag einfach auch mal jungen Hannes Wader erinnert, wenngleich der natürlich seine Lieder in anderer, nämlich in deutscher Sprache gesungen hat. In den Süden an das Meer, so leicht wehmütig sentimentale Songs vom Hannes, wie er von seinen Fans ja kurz immer nur genannt wurde. Irgendwie hatte ich die plötzlich im Kopf. Und das ist gut so, denn Hannes Wader schätze ich über die Maßen, um das hier einfach mal so eher nebenbei loszuwerden. Alexi Murdoch also. Danach habe ich die Fleet Foxes gespielt, eine Band aus Seattle, die mit ihren großartigen Satzgesängen, mit ihren frömmelnden Songs im Folk, ganz leicht im Country verhaftet, sich aus dem Stand gewissermaßen einen Namen auch in Deutschland erspielt hat, die aus Verbundenheit ganz sicherlich auch in diesem Jahr, denn dort hat sie bereits gastiert, erneut auf dem Haldern Festival, sprich also hier im Sektor gastieren wird, genau wird das sein, der 13. August. Und Ende dieser Woche erscheint das neue Album der Band, Helplessness Blues heißt es, aus dem ich eben einen sehr spartanischen Titel gespielt habe, der womöglich deshalb seinen Weg auf das Album gefunden hat, da Robin Pecknold, der Kopf der Band, in der jüngeren Vergangenheit einige Konzerte im Vorprogramm von Joanna Newsom gespielt hat und eigens aus diesem Anlass eben sehr spartanisch instrumentierte Songs komponiert hat, von denen er selber sagt, sie seien teilweise auf dieses Album übergegangen, der Fleet Foxes eben. Dass das aber nicht nur in diesem sehr reduzierten Stil gehalten ist, wie ich das eben innerhalb der 3-Minuten-Nummer hier mal angespielt habe, das möchte ich mit einem weiteren Titel, bitte, wenn das erlaubt ist, hier belegen, der mir sehr imponiert hat. Ein 8-minütiger, der mit einem fulminanten, ich glaube es ist ein Bass-Bariton-Saxophon-Solo abgeschlossen wird. The Shrine and Argument ist der Titel, den ich aus diesem Album von den Fleet Foxes gleich hinterher spielen möchte, gewissermaßen. I went down among the dust and pollen to the old stone fountain in the morning after dawn. Underneath were all these pennies fallen from the hands of children. They were there and then were gone. And I wonder what became of them. What became of them? Manuel de Hazel Audio, 160 and rising. It's a body thing. Ein Label aus Leeds in England, das ich hier schon des Öfteren mit Künstlern gespielt habe, stellt sich erstmals mit einer Label-Compilation vor, die in dem Zustand, wie ich sie habe, auch noch sogenannt overvoiced ist, wie wir das gerade gehört haben. 116 and Rising, so heißt die Compilation des Hassel Audio Labels aus Leeds, das vor einigen Jahren von David Kennedy, so der bürgerliche Name für den Ramadan Man, mit gegründet worden ist. Untold, James Blake, Pangea und Elgato, den wir hier im Hintergrund hören, sind die Protagonisten, die unter anderem hier zum Zuge kommen auf dieser Compilation. French Horn Rebellion, ein Duo aus den USA, das ich hier spiele. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich mich hier ganz kurz einmische. French Horn Rebellion sind ein Duo aus Milwaukee, Wisconsin in den USA und veröffentlichen jetzt oder haben so gerade veröffentlicht ihr Debütalbum The Infinite Music of French Horn Rebellion. Einige Tracks dieses Albums schwirren schon seit längerer Zeit wahlweise im Netz, innerhalb einiger Blogs herum oder aber sie wurden in der Vergangenheit auf dem französischen Label Kitsune veröffentlicht. Was dieses Album trotzdem wirklich hörenswert macht, ist die Art und Weise, wie die Tracks hier miteinander vernetzt sind. Vergessen wir einfach mal, dass da zwischen zwei Tracks ebenso ein Sekundenloch bei meinem Exemplar klaffte. So ist festzustellen, dass auf den sogenannten Finished Copies das nicht der Fall sein wird. Und zupackende, poppige Tracks mit eher luftigen, abstrakten Soundspielereien sehr gut verbunden sind, um dann wieder der DJ-Technik gehorchend in den nächsten Track zu driften. Macht Spaß, sich dieses Album anzuhören. French Horn Rebellion, The Infinite Music of French Horn Rebellion. So heißt es. Ich schau gerade mal. Dieses Intermezzo-artige Piece nähert sich dem Ende. Zeit für mich, in eine Zusammenarbeit zu gehen zwischen John Fox, vielen von euch oder einigen unter euch, sicherlich noch bekannt, unter anderem durch seine Zeit als Sänger bei Ultravox. John Fox also and The Meth. Und dahinter verbirgt sich der Mann, mit dem ich die heutige Sendung aufgemacht habe, der Brite Ben Edwards alias Benge. Die beiden, also John Fox and The Meth, mit einem neuen Album, das heißt Interplay, aus dem spiele ich hier mal Musik. Across the danger zones. 1-4, eine One-Man-Band aus den USA. Adventure heißt dieser Mann, der jetzt sein neues Album veröffentlicht. Lesser Known, extrem Dancefloor-tauglicher Elektro mit leichten Industrial-Schattierungen, wie wir das hier erleben. Lesser Known. I knew where I was going. Julian Julie. Die französische Band Adam Kescher ist das. Every day's been Wir sind hier bei 1Live4. Diese Band hier, die wir gerade gehört haben, kommt aus Dänemark, ist ein Trio und ich entsinne mich noch verdammt gut an den ersten Auftritt von den dreien, den ich gesehen habe im Vorprogramm von der Norwegerin Annie. Einige Jahre ist das her und als Annie im späten Abend, man müsste korrekterweise sagen spät nachts, auf die Bühne kam, war der Drops im Prinzip gelutscht. Und das lag an eben diesen dreien, Who Made Who, die nur mit Bass, Schlagzeug und Gitarre einen ureigenen, treibenden Dancefloor-Wave fabrizierten, der unfassbar war und vor allen Dingen hochenergetisch. Das hat sich auch auf den Platten im weitesten Sinne eigentlich immer ganz gut niedergeschlagen. Auf dem neuen Album, das auf dem Kölner Elektronik-Techno-Label Compact erscheint und Knee Deep heißt, geht es anders zur Sache. Dort überwiegen Synthesizer und ich beiße mich an den Tracks fest, verbeiße mich in sie und habe mit diesem Album Probleme, Schwierigkeiten, es für mich klar zu kriegen, was ganz, ganz sicher nicht daran liegt, dass die Tracks schlecht wären, aber ich muss eben bei Who Made Who, bei diesen Tracks hier irgendwie völlig umdenken. Im Übrigen hat die Band wohl zwei Alben aufgenommen gleichzeitig und sagt selber, vom ersten Knee Deep, aus dem ich hier Musik gespielt habe, knietief also, es sei das deutlich schwierigere. Sei es wie es ist, Every Minute Alone ist ein Titel, den ich gerade gespielt habe. Dem Albummaterial sind einige Remixe angehängt und insbesondere der Michael Mayer Remix von Every Minute Alone, der hat es mir angetan, den habe ich entsprechend gerade gespielt. Und möchte weitermachen mit einem Mann, den ich hier in der Reihe meiner sonntäglichen Sendungen nicht überspringen möchte. Einst nannte er sich ebenso wie die Sängerin Donna Summer. Das wurde ihm aber gründlich verboten. Seitdem nennt er sich weitgehend zumindest Jason Forrest. Er ist auch der Kopf des Cock-Rock-Disco-Labels und dieser ganzen verrückten Mash-Up-Idee, die einen schon mal in den blanken Wahnsinn treiben kann. Das neue Album von Jason Forrest heißt The Everything und ist erstaunlich wohltuend geraten, sodass ich hier guten Gewissens eine der Nummern mal anbieten kann, die ich auch wirklich tiefgründig und absolut gut, wenn auch natürlich teilweise etwas wirr, aber das gehört bei ihm nun mal dazu, arrangiert finde. Italian Lessons ist der Track, den ich aus diesem Album von Jason Forrest gerne spielen möchte. 1 Live 4. Im großen Schaffenswerk des Jason Forrest ist der gerade gehörte Track so etwas wie ein Leuchtturm an Zugänglichkeit, trotz seiner Brüche und Risse, die dieser Track zwischendurch verriet. Aber ich hoffe und denke, die waren zumutbar. Nicht der einzige Leuchtturm seiner Art auf diesem Album, das ich gerne höre und das im Übrigen auf einem noch relativ wohlgemerkt jungen Label aus Berlin kommend erschienen ist, das mit seinen Werken sowieso gerne polarisiert, sie gewissermaßen an die Wand wirft, nicht in der Hoffnung, dass ein Million-Seller da irgendwie hängen bleibt, sondern dass Eindrücke, dass Gespräche, Diskussionen, dass eine Streitkultur entsteht. Und dieses Label heißt Staatsakt. Und Staatsakt ist nicht nur verantwortlich als Plattenfirma für Jason Forrest und sein gerade gehörtes Werk, sondern auch für die Band, die ihre Heimatstadt Wien gewissermaßen verlassen hat und in Berlin lebt. Japanik, an der sich in diesen Tagen das deutsche Pop-Feuilleton und auch zahlreiche Musikzeitschriften in aller Gründlichkeit abarbeiten. Kopf der Gruppe Japanik ist Andreas Spechtel. Das neue Album hat einen geheimnisvoll anmutenden Titel, der klingt wie ein reichlich kodiertes Passwort, nämlich die Buchstabenfolge DMD, LIDT. Und mittlerweile spricht es sich rum, diese Buchstabenfolge steht für die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben, ist die Traurigkeit. Auf diesem Album bewegt sich Andreas Spechtel in deutscher, wahlweise auch wechselhaft in englischer Sprache. Warum tut man etwas, womöglich um Zeit zu sparen, um komplexe Inhalte der Zeitnot, der Eile, es gibt immer was zu tun, gehorchend möglichst komplex und kompakt vor allen Dingen zu formulieren, um dann weiterzuziehen. Denn um Kleinarbeit, wenn es um politisches Denken, Revolution, Umsturz oder Ähnliches geht, mag er sich womöglich nicht kümmern. Immer wieder schlüpft er in die Rolle des großen Falco, in dessen, sagen wir mal, saloppe Arroganz, Großmütigkeit. Es kommen aber auch kämpferische, sentimentale Welten treten zutage. Oft wird der Schriftsteller und Philosoph Walter Benjamin in diesem Zusammenhang zitiert, der 1940 in Spanien den Freitod wählte, als Jude, weil er fest damit rechnen musste, ausgeliefert zu werden. Und eben dieser Ort Porbo im Nordosten von Spanien, an der französischen Grenze, spielt in diesem Album eine Rolle, ebenso wie Bob Dylan. Aber auch hier gilt, man muss weder den kompletten Walter Benjamin gelesen haben, noch die komplette Diskografie von Bob Dylan intus haben, um ein Gefühl für dieses Album zu entwickeln, dessen Tracks merkwürdig, skizzenhaft daherkommen, ohne das berühmte Öl, das einer Musik Treibstoff gibt, das sie flüssig macht, behende macht. Das ist hier nicht der Fall. Schau mal auf die Uhr, wir haben leider nur noch 3 Minuten. Egal, es geht ja nur um Eindrücke und die möchte ich abschließend verschaffen. Mit Japanik und diesem Album. Lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ich bin raus. Hab ein Ticket gelöst und bin weit gefahren. Ich habe aufgeschrieben, was ich lang vergessen habe. Auf der Suche nach ein paar verlorenen Jahren. Unterm Strich war ich nicht öfter oben als unten. Aber ja, ich war nie mittendrin. Ich bin ausgezogen in Sachen Liebe und Hass. Ich kann nicht sagen, dass ich wieder gut heimgekommen bin. And now there is nothing where I used to sit. Was da jetzt kommt, wird mich nicht mehr verlassen. Das weiß ich und ich weiß noch viel mehr. Oh, ich hab verprasst, was es gab zu verprassen. Die Tage, die kommen, die werden lang sein und leer. Ich werd erst mal meine Tür fest verriegeln und die Fenster am besten gleich auf. Und dann werd ich mich schrecklich lang niederlegen. Ich spür schon was Kaltes, einen eisigen Hauch. I'm afraid this is nothing but the old dirty trick. You know the undecuted. Vielleicht schau ich mal rüber zur Grandin gegenüber. Vielleicht kommt manchmal Hanky vorbei. Ich werd sagen, Hanky, wie geht's der Welt da draußen? Und Hanky wird lügen, wird sagen, alles okay. Wenn's dunkel ist, werd ich dann meine Boots rausholen und selbst schauen, was da draußen so geht. Ich werd schnell merken, sie haben uns mehr als die Straße gestohlen. Und das sagt da jeder.